الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المرسلين، إمام المتقين، وسيد المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كم شون اوكي بيجينا ان شاء الله نجمع العلوم والحكم von ابن رجب von ابن رجب الحنبلي من الفنفتن حديث الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Also, der fünfte Hadith von Aisha radiallahu anha, dass sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer etwas in diese Sache von uns erneuert, was nicht davon ist, so ist es abgelehnt. Abgelehnt. Ja, überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Und in einer Überlieferung von Muslim, wer eine Tat tut, die nicht von unserer Sache stammt oder kommt, dann ist das abzuweisen oder abgelehnt. Okay? Okay. Dieser Hadith überlieferten beide in As-Sahihain, yani Al-Bukhari und Muslim, von Hadith Al-Qasim ibn Muhammad von seiner Tante Aisha radiallahu anha, und seine Wortlaute sind unterschiedlich und ihre Bedeutung sind nacheinander. Und in manchen Wortlauten davon ist, wer in unserem Dien etwas erneuert, was nicht davon ist, so ist das abgelehnt oder abzuweisen. Und dieser Hadith ist Asla Azim min Usul al-Islam, ist ein großer Grundsatz in den des Islams oder von den Grundsätzen des Islams. Und es ist wie die Waage für die Taten nach ihren äußerlichen Erscheinungen, nach das, was offensichtlich von den Taten ist. Okay? Warum nach das, was offensichtlich von den Taten ist? Weil die Taten sind gemäß ihrer Absichten. Du weißt nicht, was für eine Absicht er hat. Aber wie urteile ich nach der Tat uräußerlich? Ja? So ist die Waage für die Taten innerlich, der Hadith was? Innam al-A'malu binniyat. Okay? Und das Urteilen über eine Tat äußerlich, so wie ich sie sehe, ist dieser Hadith. So, genauso wie jede Tat, die, womit man nicht Allahs Angesicht, subhanahu wa ta'ala, nach Allahs Angesicht strebt, so bekommt derjenige, der das getan hat, kein Thawab, keine Belohnung. Genauso ist auch jede Tat, die nicht nach dem Befehl und nach der Sache von, yani nach der Grundlage von Allah und seinen Gesandten geht und steht und auf dem Fundament von Koran und Sunna steht, so ist diese Tat auch abgelehnt und wird nicht von den Tuenden oder von den Handelnden angenommen. Und jeder, der etwas in Dien erneuert, was Allah und sein Gesandter nicht erlaubt haben, so ist das nichts von dem Dien. Okay? Und wir werden später in diesem Buch auch über den Hadith von Al-Arbad ibn Sariya radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, man ya'ish minkum ba'di فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Und das heißt, dieser Hadith, den wir später dann behandeln werden, Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer von euch nach mir lebt, so wird er sehr viel Meinungsverschiedenheit oder Streit sehen. So, haltet an meine Sunna. Und die Sunna der rechtgeleiteten, rechtschaffenen Khulafa nach mir. Beißt darauf mit den Backenzähnen. Und wehe euch von den Erneuerungen der Sachen. Ja? Denn jede Erneuerung ist eine Bid'a. Und jede Bid'a ist eine Fehlleitung. Und sallallahu alaihi wasallam hatte auch immer in seiner Khutba gesagt, inna asdaq al-hadith kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Das wahrhaftigste Wort ist was? Allahs Wort oder Allahs Buch. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad. Und das schlechteste aller Sachen ist was? Die Erneuerungen. Und wir werden über die Muhdathat, über die Erneuerungen, sagt Ibn Rajab, etwas verspäten, bis wenn wir über diesen Hadith von Al-Arbad radiallahu anhu sprechen. Und wir sprechen hier über die Taten, die nicht nach dem Fundament oder nicht auf den Grundsatz von Allah subhanahu wa ta'ala gehen und wie sie abgelehnt werden. So, dieser Hadith nach seinem Wortlaut weist darauf, dass jede Tat, die nicht nach dem Fundament von Al-Shari'a, an Allah subhanahu wa ta'ala geht, so ist sie abzuweisen. Okay? Und bedeutet und weist darauf hin mit seiner Bedeutung, dass jede Tat, die nach dem Fundament von Allah subhanahu wa ta'ala und nach seinem Befehl geht, ist nicht abgewiesen, nicht abgelehnt. Und was meint man hier mit seinem Befehl hier? Man meint damit sein Din und seine Scharia. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawrat. So ist die Bedeutung hier, dass jeder, das wessen Tat außerhalb der Scharia ist, ja, die Grenze der Scharia überschreitet und sich nicht an der Scharia bindet, so ist es abgewiesen, abgelehnt. Ja. Und seine Aussage, laysa alayhi amruna, nicht nach unserer Sache, darin ist ein Hinweis darauf, dass die Taten der Handelnden allesamt müssen sich der Ahkam der Scharia unterwerfen, ja, und darunter fallen. Und dass die Ahkam von Scharia, die Urteile der Scharia, über diese Taten, ja, herrscht und das Wort hat. Ja, und die Macht darüber hat, mit ihrem Befehl und ihrem Verbot. Verstanden? Ist das klar? Okay, so. Wessen Tat unter den Ahkam der Scharia, läuft, ja, und fehlt, und es entspricht, dann ist es angenommen, inshallah, also wenn die Absicht stimmt. Und wenn es außerhalb davon ist, dann ist es zurückgewiesen, abgelehnt. Okay? Und die Taten sind zwei Arten. Die Taten, es gibt zwei Arten oder zwei Gruppen von den Taten. Ibadat wa Mu'amalat. Ibadat verstehen wir. Ja, wa Mu'amalat, das heißt Handeln, yani, Beziehungen. Ja? Wie ist meine Beziehung zu dem und so? Ja? So, was die Ibadat betrifft. Was die Ibadat betrifft, so, was davon den Hukm von Allah und seinen Gesandten vollständig übertretet, ja, so ist es, wird es nicht von den Handelnden angenommen. Okay? verstanden? Und der Handelnde fällt unter der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma la dhanbihi illa. Haben sie etwa Partner, die ihnen von der Religion oder von den Dingen Gesetz gegeben haben, wozu Allah keine Ermächtigung gegeben hat? Surat al-Shura, Vers 21. So. Wer sich Allah nähert mit einer Tat, ja, und diese Tat hat Allah und sein Gesandter nicht als eine Ibadah, als eine Annäherung zu Allah bestimmt, so ist seine Tat ungültig und abgelehnt auf ihm. Wird auf ihm geworfen, ja, zurück. Ja? Und es ist ähnlich wie der Zustand von diejenigen, dessen Gebet bei Al-Bayt, yani bei der Kaaba, ja, singen und tanzen und schreien war. Ja? Warum? Weil das war nicht ihnen vorgeschrieben, so auf diese Art und Weise. Okay? Oder es ist ähnlich wie jemand, der sich Allah damit nähert, indem er Musik hört oder zu tanzen, ja? Ja, oder den Kopf zu zeigen, ja, in einem Zustand, das nicht in Ihram ist, ja, und so weiter und so fort. Ja, yani er tut etwas erneuern. Er tut etwas erfinden, eine Ibadah erfinden. Verstanden? Und das ähnelt auch die Muhdathat, die Erneuerungen, die Allah und sein Gesandter nicht festgelegt haben als Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Verstanden? Ist es klar? Das heißt, und da kommen wir zu einer Qa'ida fiqhiyya, zu einem Fiqh-Grundsatz, Al-Aslu fil-Ibadati tawakuf. Al-Asl, das steht hier jetzt nicht drin, das ist jetzt, ich möchte ein bisschen, damit wir nicht zu einem anderen Thema übergehen, Al-Aslu fil-Ibadati tawakuf. Grundsätzlich bei Ibadah ist das Stehenbleiben. Bleibst du stehen, bei was? Qala Allah, qala Rasul, aus. Verstanden? Al-Aslu fil-Ibadati tawakuf. Geht nicht, dass du sagst, ja, es wurde ja nicht verboten. Nein. Grundsätzlich in der Ibadah ist alles verboten, außer das, was Allah erlaubt hat. Verstanden? Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakum Allahu khayran. Wa barakallahu fikum. Und vergiss mich bitte nicht in euren Dua.